sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Beginnen wir mit einem Artikel aus der Zillip, der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei, und zwar zu Vereinbarungen zwischen EU und einer neu zu bildenden libyschen Regierung. Dann schauen wir weiter zu dem Internetportal Telepolis. Hier gibt es einen Artikel, der heißt Angriffsziel Krankenhaus. Hier wollen wir uns befassen mit den wiederholten Angriffen auf Krankenhäuser, unter anderem von Ärzte ohne Grenzen. Dann wollen wir uns zuwenden der Klimakatastrophe, dem Klimawandel, einmal mit einem Artikel aus der Graswurzelrevolution. Dieser heißt System Change, Not Climate Change, ehe wir euch die Energie- und Klimawochenschau vorstellen wollen. Artikel wollen wir mit der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei, Zillip, nach Libyen schauen und den dortigen Vereinbarungen, die die EU mit einer dort neu installierten Regierung trifft. Und die Zillip, die Zeitschrift, die herausgegeben wird vom Institut für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit, gibt es seit 78. Sie erscheint zweimal jährlich, hat meistens ein Themenheft. Und die Ausgabe, die im Frühjahr diesen Jahres herausgekommen ist, befasst sich mit Europa Staatsgewalt gegen Migration und ist bereits die 109. Ausgabe. Und wir wollen euch hier einen Artikel zu den Vereinbarungen zwischen EU und Libyen vorstellen. EU hilft Libyen bei Polizei und Strafjustiz, Terrorismusbekämpfung und Grenzmanagement. Die Außenminister der Europäischen Union schlagen vor, die libysche Küstenwache mit neuen Ausbildungsmaßnahmen zu unterstützen. Ein entsprechender Beschluss zur Beratung und Kapazitätsaufbau befindet sich in den Ratsschlussvorlagen des Treffens vom 18. April. Weitere Aktivitäten einer breiter angelegten Unterstützung der Reform des Sicherheitssektors könnten in dem Bereich Polizei und Strafjustiz, Terrorismusbekämpfung, Grenzmanagement erfolgen. Laut den Schlussfolgerungen seien die Grenzen Libyens von großer Bedeutung für die regionale und die europäische Sicherheit. Die avancierte EU-Hilfe wird mit der Bekämpfung irregulärer Migration, Schleusung von Migranten und Menschenhandel begründet. Auch die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen nennt Libyen ein Schlüsselland in der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Jedoch werden die libyschen Schleusernetzwerke laut einem Bericht der EU-Grenzagentur Frontex ausschließlich von aktiven oder ehemaligen Angehörigen der Polizei und des Militärs ausgeführt. Auch ist völlig unklar, wie viele Geflüchtete überhaupt in Libyen auf eine Überfahrt nach Europa warten. Der deutsche Bundesinnenminister spricht hierzu von 1 Million, der französische Innenminister von 800.000, Brüsseler Diplomaten von 500.000, die EU-Außenbeauftragte von 450.000 und die Vereinten Nationen von 200.000 Menschen. Einsatz auf libyschem Hoheitsgebiet vorgeschlagen. Die britische Regierung will laut Medienberichten ebenfalls Ausbildungsmaßnahmen für die zum libyschen Militär gehörende Küstenwache durchführen. Diese könnten demnach auf libyschem Territorium stattfinden. Großbritannien regt auch die Zusammenarbeit mit der NATO an. Deren Vizechef hatte zuvor erklärt, die NATO stehe für eine Zusammenarbeit bereit. Andere Meldungen zufolge soll die britische Regierung auch die Entsendung von Truppen in einer Stärke bis zu 1000 Personen angeboten haben. Dieser Libya International Assistance Mission, LIAM auch abgekürzt, wurden auch italienische Militärs angehören. An einem Planungstreffen im März 2016 in Rom hätten 30 Nationen, darunter EU-Staaten, Ägypten, Marokko, Tunesien sowie Katar und Russland teilgenommen. Ebenfalls anvisiert ist die Ausweitung der EU-Militärmission EUNAVFOR Med auf libysche Hoheitsgewässer. Laut EU-Diplomaten werde darüber Ende Mai oder Anfang Juni entschieden. Ein Vorschlag der französischen Regierung für eine Erweiterung des Mandats von EUNAVFOR Med zur Kontrolle des gegen Libyen verhängten Waffenembargos habe es laut Berichten wegen rechtlicher Bedenken nicht in die Schlussvorlagen geschafft. Auch die Bundesregierung sprach sich demnach dagegen aus, vermutlich da für die deutsche Beteiligung ein neues Mandat des Bundestags erforderlich wäre. Zudem hatte der UN-Sicherheitsrat in seiner Resolution vom 9. Oktober letzten Jahres der EU zwar das Blassett für das Anhalten und Kontrollieren von verdächtigen Schiffen gegeben, aber eben nur auf hoher See und nicht in den Küstengewässern. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier habe jedoch vorgeschlagen, das Thema im Rahmen einer weiteren UN-Resolution unter Zustimmung Russlands neu anzugehen. Die Bundeswehr beteiligt sich derzeit mit der Fregatte Karlsruhe und dem Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main sowie rund 400 Soldatinnen am EUNAVFOR Med. Präsidentengarde für neu eingesetzte Regierung. Sämtliche Maßnahmen auf libyschem Hoheitsgebiet würden die Zustimmung einer legitimen Regierung erfordern. Bislang konkurrierten zwei Regierungen, eine in Tripolis und eine in Tobruk. Mit der von den Vereinten Nationen vermittelten Einheitsregierung unter dem Ministerpräsidenten Fayez al-Sarraj kommt nun eine weitere Exekutive hinzu. Sie residiert auf einem schwer bewachten Militärstützpunkt nahe Tripolis. Die Europäische Union unterstützt die Sarraj-Regierung und verweist darauf, dass dieser von der libyschen Zentralbank, der Nationalen Ölgesellschaft und der Investitionsbehörde anerkannt sei. Sarraj wird deshalb Unterstützung bei der Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in Libyen zugesagt. Hierzu gehört ein Paket substanzieller Soforthilfe für unterschiedliche Bereiche in Höhe von insgesamt 100 Millionen Euro. Die Prioritäten der Finanzhilfe sollen in Zusammenarbeit mit der Regierung der Nationalen Einheit und in Abstimmung mit der Libyen-Mission der Vereinten Nationen und SMIL festgelegt werden. Schon jetzt wird die neue Einheitsregierung durch italienische Gendarmen unterstützt, die unter anderem die Präsidentengarde zum Schutz der Sarraj-Regierung auf dem Marinestützpunkt ergänzt. Das deutsche Auswärtige Amt versprach 3 Millionen Euro für sondergeschützte Fahrzeuge. Grenzsicherung in Tunesien und Ägypten. Auch in den an Libyen grenzenden Ländern wird die Grenzsicherung verstärkt. Das Mandat der 2014 eingefrorenen EU-Mission EUBAM Libyen zur Reorganisierung des libyschen Sicherheitsapparates wurde abermals verlängert. Ein Rumpf von 5 EUBAM-Angehörigen wartet derzeit in Tunis auf die Reaktivierung. Als einziger Erfolg von EUBAM Libyen galt die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache. Vermutlich handelt es sich dabei um jene Einheiten, die jetzt die Präsidentengarde der Einheitsregierung bilden. Die Bundesregierung hatte im Winter den Start einer ähnlichen Mission EUBAM Tunesien vorgeschlagen, um libysche Militärs in Tunesien auszubilden. Die Bundeswehr und die Bundespolizei führen bereits entsprechende Maßnahmen durch. Eine Delegation des Bundesministeriums der Verteidigung reiste Mitte April zu einer weiteren Konkretisierung von Ausbildungsaktivitäten für libysche Sicherheitskräfte nach Tunesien. Deutsche Behörden helfen Tunesien außerdem beim Aufbau von elektronischen Grenzüberwachungsanlagen und von Grenzraumüberwachungsfähigkeiten. Das tunesische Militär wird dabei mit der Bereitstellung von mobilen Bodenaufklärungssystemen unterstützt. Ziel ist die bessere Zusammenarbeit mit Grenzbehörden Libyens und anderen angrenzenden Staaten. Nach einem Staatsbesuch in Ägypten versprach Vizekanzler Sigmar Gabriel der Regierung Kairo ebenfalls Hilfe bei der Grenzsicherung zu Libyen. Die Bundesregierung verhandelt mit Ägypten und Tunesien bilaterale Sicherheitsabkommen, die beide kurz vor der Unterzeichnung stehen. Am 4. Mai hat die Organisation Ärzte ohne Grenzen bei der UN einen dramatischen Appell gestartet, da immer mehr Krankenhäuser angegriffen werden in unterschiedlichen Ländern, auch von NATO-Truppen. Und hierzu gibt es vom 11. Mai einen Artikel bei Telepolis. Und der Artikel wurde geschrieben von Imran Feroz und heißt Angriffsziel Krankenhaus. In den vergangenen Monaten wurden Krankenhäuser der Ärzte ohne Grenzen in Afghanistan, Jemen oder Syrien zum Ziel von Bomben. Von Zufall kann hier keine Rede mehr sein. Wir erleben eine Welle von Angriffen, die unsere Kernaufgaben bedroht, meint Joanne Liu, Vorsitzende Präsidentin der Menschenrechtsorganisation Ärzte ohne Grenzen, vor einigen Tagen in einem aufrüttelnden Appell an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Des Weiteren führte Liu aus, dass im Laufe der letzten Monate zahlreiche Ärzte ohne Grenzen Krankenhäuser zum Ziel militärischer Gewalt wurden. Medizinisches Personal wird bedroht, Patienten werden in ihren Betten erschossen. Weitreichende Angriffe auf Gemeinschaften sowie präzise Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen werden als Fehler bezeichnet, völlig geleugnet oder einfach ignoriert, so Liu. Besonders im Vordergrund stehen in diesem Kontext der NATO-Angriff im afghanischen Kunduz, bei dem im vergangenen Oktober 42 Menschen getötet wurden, mehrere Angriffe im Jemen mit zahlreichen Toten und Verletzten sowie die katastrophale Lage im syrischen Aleppo, wo Ende April der Angriff auf ein Krankenhaus mindestens 50 Menschen das Leben kostete. Liu bezeichnet diese Fälle unter anderem als massive sowie unangemessene Gewalt gegen Zivilisten und fügte hinzu, dass man teils auch von Terrorakten sprechen könne. Ein genauer Blick auf die Angriffe macht deutlich, dass diese Aussage keineswegs untertrieben zu sein scheint. Abgesehen davon gibt es zahlreiche Indizien, dass die jeweiligen Akteure, die sich nun allesamt jeglicher Verantwortung entziehen, vorsätzlich gehandelt haben. Im Oktober vergangenen Jahres wurde die Provinzhauptstadt des nordafghanischen Kundus kurz von afghanischen Taliban-Kämpfern eingenommen. Der Fall der Stadt war nicht nur für das Versagen der afghanischen Regierung in Kabul, sondern vor allem für die NATO-Streitkräfte im Land symbolisch. Im Laufe der Gefechte orderte die afghanische Armee, die anfangs jegliches Gerät liegen ließ und das Weite suchte, mehrfach amerikanische Luftunterstützung an. Am 3. Oktober wurde das Ärzte ohne Grenzen Krankenhaus der Stadt, welches gleichzeitig die letzte Gesundheitseinrichtung mit Fokus auf schwere Verletzungen und Kriegstraumata war, Ziel eines dieser Bombardements. 42 Menschen, allesamt Zivilisten, wurden bei diesem Angriff getötet. Bei 14 von ihnen handelte es sich um Mitglieder des Krankenhauspersonals. Kurz nach dem Angriff sprach Ärzte ohne Grenzen umgehend von einem Kriegsverbrechen. Andere Organisationen, unter anderem auch die UN, zogen nach und verurteilten den Angriff scharf. Währenddessen reagierte man in Washington sowie in europäischen Hauptstädten zurückhaltend. Das US-Militär leugnete zunächst, ein Krankenhaus angegriffen zu haben. Zum gleichen Zeitpunkt wollten die Regierungssprecher in Berlin nicht einsehen, warum der Angriff als Kriegsverbrechen bewertet werde. Man wolle erst einmal abwarten, hieß es. Das Weiße Haus änderte seine Sicht der Dinge ganze viermal innerhalb kürzester Zeit und verwob sich damit in immer mehr Ungereimtheiten. Anschließend hieß es, dass man eine Untersuchung einleiten werde. Zum gleichen Zeitpunkt forderte Ärzte ohne Grenzen und andere Akteure eine unabhängige Untersuchung, die nicht der Kontrolle der Täter, in diesem Fall sowohl das US-Militär als auch die afghanische Regierung, obliegt. Laut dem vor kurzem erschienenen, teils geschwärzten Bericht des US-Militärs wurde das Krankenhaus aufgrund einer Folge von Fehlern zum Ziel. Außerdem sei der Angriff nicht als Kriegsverbrechen zu bewerten. 16 Angehörige des Militärs wurden mit disziplinarischen Strafen zur Verantwortung gezogen. Eine Strafverfolgung hatte jedoch niemand von ihnen zu befürchten. Abgesehen davon bleiben ihre Identitäten geheim, wodurch man nicht verfolgen kann, ob ein Individuum überhaupt auf irgendeine Art und Weise zur Rechenschaft gezogen wurde. In einem ausführlichen UN-Bericht zum Angriff wird das Vorgehen des US-Militärs unter anderem als unentschuldbar und möglicherweise kriminell bezeichnet. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam ein von Ärzte ohne Grenzen eigens erstellter Bericht, der teils schockierende Details zu jener Nacht enthält. Abgesehen davon betonen beide Berichte die Tatsache, dass Ärzte ohne Grenzen die Koordinaten des Krankenhauses in Kundus mehrmals an die Kriegsparteien sowie an weitere Akteure übermittelte und deshalb sicher davon ausging, nicht zum Ziel zu werden. Stattdessen wurde das Krankenhaus präzise bombardiert und ganze 211 Mal getroffen. Des Weiteren macht eine ausführliche Recherche von The Intercept deutlich, wie widersprüchlich sich die verantwortlichen Akteure, sprich amerikanisches und afghanisches Militär, bis heute verhalten. Vertreter der afghanischen Armee meinen weiterhin, dass sich bewaffnete Terroristen im Krankenhaus aufhielten. Des Weiteren kamen teils absurde Verschwörungstheorien zum Ausdruck, etwa der Vorwurf, pakistanische Militärs hielten sich im Krankenhaus auf. Abgesehen davon wurde dank der Intercept-Recherche deutlich, was für ein Wirrwarr die westlichen Missionen in Afghanistan darstellen. De facto ist hier von zwei konkreten Missionen die Rede. Resolute Support von der NATO und die rein amerikanische Freedom Sentinel. Das Problem ist jedoch die Tatsache, dass beide Missionen keine klar getrennten Kommandostrukturen haben. Stattdessen wird das Ganze als eine Art Spielbox beschrieben, in der man sich bei Bedarf beliebig bedient. Dieses strukturelle Durcheinander, was wohl bewusst so gehalten wird, macht allerdings auch deutlich, dass die Schuldigen sich nicht nur auf Seiten des US-Militärs befinden. Den afghanischen Streitkräften war das Ärzte ohne Grenzen Krankenhaus schon seit längerem ein Dorn im Auge, da es, wie man es eben von Ärzten erwartet, eine völlig neutrale Rolle einnahm und alle Menschen, auch Taliban-Kämpfer, behandelte. In diesem Kontext wurde bekannt, dass im vergangenen Juli afghanische Spezialkräfte einen Einschüchterungsversuch unternahmen, indem sie die Klinik stürmten und durchsuchten. Im März 2015 hat Saudi-Arabien eine groß angelegte Militärintervention im Nachbarland gestartet. Der vorgeschobene Grund, die schiitischen Houthi-Rebellen, die kurz zuvor den Präsidenten abgesetzt hatten, müssten zurückgedrängt werden. Laut den Saudis werden die Rebellen von ebenfalls schiitischem Iran gesteuert. Saudi-Arabien und Iran tragen seit Jahrzehnten eine Art kalten Krieg in der muslimisch geprägten Welt aus und kämpfen um die Vorherrschaft in der Region. Während Riad meint, für alle sunnitischen Muslime zu sprechen, gibt Teheran vor, alle schiitischen Muslime zu repräsentieren. Die saudischen Angriffe haben seit Beginn des Krieges über 6000 Jemeniten das Leben gekostet. Regelmäßig werden Zivilisten angegriffen. Zu den Angriffszielen gehören etwa belebte Marktplätze, Hochzeitsgesellschaften sowie Krankenhäuser. Allein in den letzten Monaten wurden 3 Einrichtungen von Ärzte ohne Grenzen zum Ziel von saudischen Bombardements. Ebenfalls im Oktober vergangenen Jahres wurde ein Krankenhaus in der nördlichen Provinz Dada angegriffen. Mindestens 6 Menschen, allesamt Zivilisten, wurden dabei verletzt. Ähnlich wie in Kunduz war die Klinik die einzige in der Region, die schwere Verletzungen behandeln konnte. Seit Mai 2015 wurden dort 3.400 Verletzte behandelt. Im Dezember wurde eine weitere Ärzte ohne Grenzen-Einrichtung, diesmal in Taiz im Süden des Landes, bombardiert. Mindestens 9 Menschen wurden verletzt. Noch in den Tagen zuvor hatte das Krankenhaus hunderte von Patienten behandelt. Selbiges Szenario spielte sich auch im vergangenen Januar ab. Eine weitere Klinik von Ärzte ohne Grenzen wurde abermals im Norden des Landes angegriffen. Mindestens 5 Menschen wurden dabei getötet, 9 weitere verletzt. Unter den Verletzten befanden sich auch Mitglieder des Krankenhauspersonals. In allen Fällen sprach Ärzte ohne Grenzen von Kriegsverbrechen und wies darauf hin, dass die Koordinaten aller Krankenhäuser, allen Kriegsparteien, allen voran den Saudis übermittelt wurden. Währenddessen stritt die saudische Seite jegliche Verantwortung ab oder ignorierte die Vorwürfe schlichtweg. Über die Angriffe auf Krankenhäuser im Jemen sowie über den dort vorherrschenden Krieg findet nahezu keine Berichterstattung statt. Sowohl in Deutschland als auch in den USA hat dies einen Hauptgrund. Saudi-Arabien gehört zum wichtigsten strategischen Partner in der Region, wie es immer wieder heißt. Aus diesem Grund wird die saudische Bombenallianz im Jemen nicht nur von den Golfstaaten oder der Türkei unterstützt, sondern auch von den USA und europäischen Staaten. Riad wird sowohl von den USA als auch von Deutschland mit Waffen beliefert. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch kamen unter anderem zum Schluss, dass im Jemen auch illegale Streumunition aus US-amerikanischer Produktion gegen Zivilisten eingesetzt wurde. Ein weiterer Schauplatz von bombardierten Krankenhäusern ist Syrien. Die meisten Angriffe in diesem Kontext sind der Armee von Präsident Bashar al-Assad zuzuschreiben. Etwa jener, der sich Ende April in Aleppo ereignete. Mindestens 50 Menschen wurden durch den Angriff abermals auf einer Ärzte ohne Grenzen-Einrichtung getötet. Unter den Todesopfern befand sich auch der letzte Kinderarzt der Stadt. Im Laufe des Krieges kam es immer wieder zu zahlreichen Angriffen auf humanitäre Einrichtungen, hauptsächlich ausgeführt durch Kampfjets, die nur Assads Armee oder den Russen zur Verfügung stehen. Ähnlich wie in den anderen beschriebenen Fällen argumentiert Damaskus auf eine ähnliche Art und Weise und meint immer wieder, dass sich Terroristen in den Krankenhäusern verschanzt hätten und Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzten. Vor einigen Tagen wurde berichtet, dass ein anderes Krankenhaus in Aleppo von den Raketen einer Rebellengruppe angegriffen wurde. Mindestens 19 Menschen wurden dabei getötet. Patienten und Ärzte sind legitime Ziele. Frauen, Kinder, Kranke, Verwundete und jene, die sich um sie kümmern, sind zum Tode verurteilt, meint etwa Ärzte ohne Grenzen-Präsidentin Liu in Anbetracht der jüngsten Ereignisse in Aleppo. Bei allen beschriebenen Angriffen kann kaum von Zufällen oder Fehlern die Rede sein. Die Koordinaten der Standorte der Ärzte ohne Grenzen-Einrichtung waren allen Kriegsparteien bekannt. Stattdessen wurden sie nicht geschont, sondern gezielt angegriffen. Teils wurden die Gebäude vollständig in Schutt und Asche gelegt, während Patienten und Krankenhauspersonal ein qualvoller Tod widerfuhr. Die verantwortlichen Akteure sind sich ihrer Taten sehr wohl bewusst. Sie wissen mittlerweile jedoch, dass sie sich für nichts rechtfertigen müssen und dass sie keine Strafe erwartet. Die Vereinten Nationen oder der Den Haager Gerichtshof erscheinen dadurch umso bedeutungsloser. Yeah. Es wird davon ausgegangen, dass bei einer Konzentration des CO2s auf 400 ppm, also 400 Teile CO2 auf 1 Million Teile Luft, da wird davon ausgegangen, dass dann die Klimakatastrophe nicht mehr aufzuhalten ist, der Tipping Point erreicht ist, wo das Klima komplett kippt. Diese 400 ppm, die sind bereits jetzt auf der Nordhalbkugel dieses Jahr erreicht, allerdings auch auf der Südhalbkugel. Das heißt, wir sind wahrscheinlich bereits am Tipping Point angekommen. Und deshalb wenden wir uns in der zweiten Hälfte dieser Sendung den Klimaprotesten einmal zu, weshalb diese genau da, wo sie jetzt stattfinden werden, dieses Wochenende, nämlich in der Lausitz, bei dem Braunkohleabbau auch genau richtig sind, mit einem Artikel aus der Graswurzelrevolution. Da schauen wir einmal hin und dann schauen wir mit der Klimawochenschau der Internetplattform Telepolis noch weitere Aspekte an in der zweiten Hälfte unserer Sendung. Und jetzt kommt also der Artikel System Change, not Climate Change. Wenn über Pfingsten viele mutige Menschen in der Lausitz die Tagebau und deren Infrastruktur blockieren, geht es ihnen nicht allein um ein bisschen mehr Umweltschutz oder einen Umstieg auf erneuerbare Energien. Das breite Bündnis Ende Gelände besteht aus Umweltgruppen, Graswurzelinitiativen, Nichtregierungsorganisationen, BürgerInneninitiativen und linken Politgruppen und sie fordern neben dem sofortigen Kohleausstieg eine sozial-ökologische Wende. Die AktivistInnen von Ende Gelände sind keine reinen UmweltaktivistInnen, sondern auch radikale SystemkritikerInnen. Sie haben erkannt, dass sich die aktuellen globalen Krisen nicht allein mit einem Fokus auf ein problematisches Symptom oder technische Verbesserungen beheben lassen, sondern dass unsere Krisen miteinander verknüpft sind und deshalb die ursächlichen Probleme benannt werden müssen. Die Braunkohle ist dabei nur ein Symptom für ein krankes System. Der Kohleabbau steht für gesellschaftliche Naturverhältnisse, in denen sich Menschen ohne Rücksicht auf Verluste Ressourcen aneignen. Die Braunkohleverstromung ist einer der umweltschädlichsten Industrien auf diesem Planeten. In Deutschland werden immer noch fast 25% des Stroms aus Braunkohleverbrennung hergestellt und es ist damit für den größten Ausstoß von Kohlendioxidemissionen verantwortlich. Natur- und Kulturlandschaften werden irreversibel zerstört und ganze Ortschaften, in der Lausitz auch kulturelle Minderheiten, werden vertrieben. Dies alles wird mit der Absicherung von Arbeitsplätzen, einer günstigen Stromversorgung und dem Ziel des Wirtschaftswachstums verteidigt. Gerade der Wachstumszwang und die Fixierung auf ein nichtssagendes Bruttoinlandsprodukt offenbaren uneingelöste Versprechen von Wohlstand und sozialer Gerechtigkeit im kapitalistischen System. Zudem sind kurzfristiges, profitorientiertes Denken und eine auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaft auf einem begrenzten und bereits vom Klimawandel betroffenen Planeten nicht mehr haltbar. Dies zeigt sich stark an den jeweils schon spürbaren Auswirkungen des Klimawandels weltweit, der auf anthropogene Kohlendioxidemissionen zurückzuführen ist. Insofern ist auch der Klimawandel als Ausdruck dieser gesellschaftlichen Naturverhältnisse zu verstehen, die verändert werden müssen. Da die Nutzung von fossilen Energieträgern Basis der profitorientierten Wirtschaft ist, ist der Protest gegen die Braunkohle immer auch ein entscheidender Hebel für Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem. In den letzten Jahrzehnten haben sich ökologische Forderungen immer stärker auch in der Mainstream-Politik verfestigt. Gerade Deutschland genießt international eine Vorbildfunktion für die Energiewende. Doch oftmals werden ökologische Forderungen nur im Rahmen von grüneren, zum Beispiel Elektroautos und teilweise noch nicht entwickelten Technologien, zum Beispiel Kohlendioxidspeicherung, gedacht, während das grundsätzliche Problem des Wachstumszwangs und der Profitlogik unangetastet bleibt. Zudem besteht die Gefahr, dass kleine ökologische Verbesserungen, die innerhalb einer kapitalistischen Wachstumslogik verbleiben, tendenziell systemstabilisierend wirken. Deshalb fordern die AktivistInnen von Ende Gelände auch umfassende soziale und ökologische Veränderungen, die ein gerechtes Leben für alle innerhalb der planetaren Grenzen ermöglichen. Denn solange unser Wirtschaftssystem Gewinne auf Kosten von natürlichen und humanen Ressourcen macht, müssen auch diese grundsätzlichen Strukturen kritisiert werden. Dies erfordert natürlich auch einen grundsätzlichen Mentalitätswechsel, der an die Stelle von Konkurrenz, Profit und Ausbeutung eher Kooperation, Gemeinschaft und Solidarität setzt. Diese Werte zu leben, wird schon im Organisationsprozess von Ende Gelände versucht. Dennoch kann es nicht der Anspruch einer Aktion des zivilen Ungehorsams sein, schon alle Lösungen für eine ökologisch und sozial gerechtere Gesellschaft zu präsentieren. Auch wir kennen nicht alle Antworten und suchen gemeinsam fragend nach Vorschlägen für einen radikalen Wandel. Klar ist aber, dass der Abbau von Braunkohle nicht mehr Teil einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Gesellschaft sein kann und eher nur Ausdruck eines Ungerechtigkeiten produzierenden Wirtschaftssystems ist. Wir wissen aber, dass radikale, das heißt an den Wurzeln des Übels orientierte Forderungen, radikale Aktionen erfordern. Das haben zum Beispiel die Castor-Blockaden gezeigt. Auch deshalb wählt Ende Gelände die Protestform von Blockaden mit vielen tausend Menschen, die sich mutig auch über legale Grenzen hinweg gegen die Braunkohle und damit auch für eine soziale und ökologische Transformation der Gesellschaft einsetzen. Deshalb bleibt der Slogan System Change, not Climate Change auch für Ende Gelände brandaktuell. Abschluss unserer Sendung hören wir die Energie- und Klimawochenschau der Online-Plattform Telepolis. Am Sonntag haben Erneuerbare 95% des Strombedarfs produziert. Die Energie- und Klimawochenschau von Lausitzer Protestcamps, neuen Rekorden, dunklen Wolken, rechter Zukunftsverweigerung. In der Lausitz im südöstlichen Zipfel Brandenburgs hat am Montag das Protestcamp begonnen. Aktivisten aus der Region sowie dem In- und Ausland wollen eine Woche lang sich mit diversen Veranstaltungen weiterbilden, debattieren und mit allerlei Aktionen ihre Ablehnung der Kohlekraftwerke und Tagebaue deutlich machen. Gecampt wird in Borschim, in der Gemeinde Welzow, unmittelbar am Rand des Tagebaus Welzow Süd. Der Ort ist von der Ausweitung des Kohleabbaus betroffen und entsprechend wird das Camp wie schon in den Vorjahren von der örtlichen Bevölkerung unterstützt, wie einer der Organisatoren gegenüber Telepolis versichert. Zu den lokalen Initiativen und Organisationen besteht ein enger Kontakt und einige seien auch im Organisationsteam vertreten. Auf dem Programm stehen diverse Workshops über Klima und fossile Brennstoffe, Kochen mit der Sonne und TTIP sowie viel Sport, Musik und auch Theater. Die Teilnehmer kommen nicht nur aus der ganzen Bundesrepublik, sondern unter anderem auch aus Schweden, Großbritannien, Frankreich und der benachbarten Tschechischen Republik sowie aus Polen. Dazu muss man wissen, dass Welzow nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt liegt, die hier von dem kleinen Flüsschen Neiße gebildet wird. Gleich auf der anderen Seite planen polnische Behörden und Unternehmen ebenfalls einen Tagebau und entsprechend kooperieren die Kohlegegner schon seit Jahren über den Fluss hinweg. International wird es auch am Wochenende zugehen, wenn die Kampagne Ende Gelände vom 13. bis zum 16. allerlei Aktionen zivilen Ungehorsams in der Lausitz organisiert, Mehrere tausend Teilnehmer aus dem In- und Ausland werden erwartet. Unter anderem hat sich auch ein Bus belgischer Umweltschützer aus Brüssel angekündigt. In der Lausitz arbeiten noch etwas mehr als 8000 Menschen im Tagebau und in angeschlossenen Kraftwerken. Die Zahlen gehen von Jahr zu Jahr leicht zurück. Die Organisatoren des Camps vermissen aber bei der Landesregierung den Willen, einen geordneten und zügigen Ausstieg aus der Braunkohle zu organisieren. Dafür müsste jetzt angefangen werden, neue Industrien anzusiedeln. Dass die Region unter die Braunkohle untergehen würde und Massenarbeitslosigkeit drohe, sei ein Schreckensszenario, so ein Mitglied des Camp-Komitees gegenüber Telepolis. Die meisten Arbeitsplätze würden bei einem schrittweisen Auslaufen über Verrentung oder Ähnliches abgewickelt werden können. Nun müssten die politisch Verantwortlichen endlich aktiv werden, damit der Ausstieg aus der Braunkohle ohne soziale Härten vollzogen werden kann. Neuer Grünstromrekord. Am Sonntag wird ein neuer Rekord in der Geschichte der erneuerbaren Energieträger in Deutschland aufgestellt worden sein. Der hiesige Bedarf wurde fast vollständig von Solar-, Wind- und Biogasanlagen sowie Wasserkraftwerken abgedeckt. Um die Mittagszeit speisten sie teilweise etwas mehr als 51 Gigawatt ins Netz. Weil Braunkohle und Atomkraftwerke nicht so einfach runtergeregelt werden können, führte das zu einem großen Überangebot an der Börse. Entsprechend wurde der Strom dort zeitweise zu negativen Preisen gehandelt. Das heißt, Abnehmer bekamen noch Geld hinzu, wenn sie Strom kauften. Bei einem Bedarf von unter 60 Gigawatt lag die addierte Leistung der Solar- und Windkraftanlagen zwischen 10.30 Uhr und 16.15 Uhr über 40 Gigawatt. Hinzu kommen noch die Einspeisungen aus den Biogas- und Wasserkraftwerken, die allerdings nicht zeitnah zentral erfasst werden. Die entsprechenden Angaben sind Durchschnittswerte. Näheres dazu sowie die Daten auf den Seiten des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme. Am Sonntag 14 Uhr wurde eine Strommenge exportiert, die 25,2% des Nettoinlandsverbrauches entsprach. Der inländische Bedarf wurde zu 50,9% von Solarenergie und zu weiteren 28,6% von Windenergie gedeckt. Rechnet man die vermutlichen Werte für Biogas und Wasserkraft hinzu, kommt man auf gut 95% des hiesigen Strombedarfs, der zu dieser Zeit von den erneuerbaren Energieträgern abgedeckt wurden. Atomstrom 10,4% und Braunkohlekraftwerke 12,6% arbeiteten hingegen ausschließlich für den Export. In Deutschland sind Gaskraftwerke mit einer Leistung von rund 28 Gigawatt in Betrieb. Jedoch speisen sie davon selten mehr als 8 Gigawatt ein. Meistens sind es sogar deutlich weniger. Mit anderen Worten, Gaskraftwerke könnten praktisch sofort die Atom- und auch noch einige Braunkohlekraftwerke ersetzen, wenn es den politischen Willen dazu gäbe. Zudem würden sie wegen ihrer hohen Flexibilität viel besser zum wachsenden Beitrag der unregelmäßig produzierenden Windkraft- und Solaranlagen passen. Weniger Solarzubau. Unterdessen ziehen Wolken über der Energiewende auf. Der Zubau neuer Solaranlagen ist in Deutschland auf einen neuen Tiefpunkt angekommen. Zwischen Januar und März wurden lediglich Anlagen mit einer Leistung von 212 Megawatt ans Netz angeschlossen. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ist das ein Rückgang von 34%. Die Neuinstallationen werden bereits seit Jahren immer weniger. Ursache sind zu niedrige Vergütung und seit letztem Jahr auch eine neue Ausschreibungspflicht für größere Anlagen. Für Solarstrom von neu in Betrieb genommenen Anlagen auf Dächern gibt es derzeit je nach Anlagengröße einen Garantiepreis von 8,5 bis 12,3 Cent pro Kilowattstunde. Da lohnt sich die Installation meist nur, wenn man den größeren Teil des Stroms selbst verbraucht. Der von der Regierung gewollte Rückgang des Ausbaus ist umso ärgerlicher, als die Preise für Solaranlagen in den letzten 7 Jahren um 75-80% gefallen sind. Solarstrom aus den neuesten Anlagen ist inzwischen um einige Cent pro Kilowattstunde billiger als der Strom aus den auf der See von großen Kapitalfonds und Energiekonzernen betriebenen Windkraftanlagen. In den Golfemiraten lässt sich mit Solaranlagen zwischen billiger als mit Kohlekraftwerken Strom erzeugen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Bei einer Auktion hat in Dubai kürzlich ein Unternehmen den Zuschlag bekommen, das Solarstrom für nur 2,99 US-Cent, also 2,62 Euro-Cent pro Kilowattstunde liefern will. Unklar ist allerdings noch, ob dieser Solarpark wirklich wirtschaftlich arbeiten kann. In der Vergangenheit mussten schon einige Projektentwickler Konkurs anmelden, weil sie in ähnlichen Auktionen zu niedrige Preise geboten hatten. Die Bieterverfahren laufen so ab, dass die zuständige Behörde oder Netzgesellschaft einen bestimmten Umfang an Leistung auslobt, zum Beispiel Solaranlagen mit 100 Megawatt elektrischer Leistung. Die darf dann derjenige Bieter errichten, der den Zuschlag erhält, welcher meist für das Gebot mit dem niedrigsten Strompreis vergeben wird. Rechte gegen Windkraft. Hierzulande gibt es ja inzwischen mit der AfD eine parlamentarische Partei, die Islamophobie und generell Fremdenfeindlichkeit mit einer inbrünstigen Wissenschaftsfeindlichkeit im Allgemeinen und der Ablehnung der Energiewende im Besonderen zu verbinden weiß. Der Zukunft fest abgewandt sozusagen, aber mit einer solchen Haltung ist sie keine Besonderheit. Auch in Polen und Ungarn setzen ähnlich gestrickte, fremdenfeindliche Parteien lieber auf neue Atom- und Kohlekraftwerke. Und in Österreich gibt es gerade einen Vorstoß der Extremrechten gegen den Ausbau der Windkraft. Wie das dortige Wirtschaftsblatt berichtet, hat im Bundesland Oberösterreich die FPÖ-Fraktion im Parlament einen Antrag eingebracht, den Mindestabstand von Windkraftwerken zu Wohnhäusern von 800 auf 1200 Metern zu erhöhen. Das käme dort, so die Autorin, ein Aus für den weiteren Ausbau gleich. Statt dieses Schnellschusses sei eine gründliche Diskussion über die Energiepolitik notwendig. In diesem Zusammenhang weist sie auf Probleme hin, die Österreich über den europäischen Strommarkt und Billigimporte entstehen. Hocheffiziente einheimische Gaskraftwerke kämen nicht mehr zum Zuge. Nicht nur Wind- und Solarenergie werden in Deutschland gefördert. Das Problem seien auch Kohle- und Atomkraftwerke, deren direkte und indirekte Subventionierung die der Erneuerbaren um ein Vielfaches übersteige. Womit unter anderem deutlich wird, weshalb die Auseinandersetzung um die hiesigen Tagebaue und Kohlekraftwerke über die Landesgrenzen hinaus Bedeutung haben.